Willst du eine Antwort, kriegst du Fragen. Willst du es leicht, dann musst du plagen. Willst du ein Braul, kriegst du einen Kass. Und für den Geld, dann kriegst du einen Schaß. Willst du eine Körbe, kriegst du eine Kuh. Willst du einen Mauer, kriegst du einen Buhr. Willst du ein Pferd, kriegst du einen Hund. Willst du Sorgen, halt den Mond. Willst du segeln, geht kein Wind. Willst du nur schmusen, kriegst du ein Kind. Willst du das Kirchlich, kriegst du einen Stress. Willst du Platten, kriegst du CDs. Willst du CDs, kriegst du Platten. Willst du Sonnen, sitzt im Schatten. Willst du Händel, kriegst du Hatten. Willst du Mais, kriegst du Elefanten. Willst du einen Anzug, kriegst du einen Hodern. Gehst du wandern, kriegst du Plodern. Willst du einen Schnaps, kriegst du Bier. Willst du Hüften, kriegst du Knie. Kriegst du ein Hirn, willst du zu Fuß gehen, tanzt die Vieren, willst mit Auto fahren, musst haschen, willst dich aufregen, kriegst du ein Waschen, willst du schlafen, dann sind's runter, willst mit Skifahren, geht bis unter, willst wohin fliegen, dann ist Tänzeln, willst du suchen, dann ist nur Tänzeln. Willst du was lesen, hast kein Buch, willst du ein Botschen, kriegst du ein Schnurch, willst du ein Schlafen, kriegst du ein Stüffel, willst du ein Knobi, kriegst du ein Tüffel, willst du Orangen, kriegst Zitronen, willst du Bananen, kriegst Melonen, willst du Japsen, kriegst Visuren, willst du in Tschechei, kommst doch wohin. Schnitten, dann dann Schnalzen, willst du Suppen, ist versalzen, willst Fritaten, kriegst du Nudeln, willst viel trinken, musst viel ludeln. Willst du einen Fisch, kriegst du nur Karten, willst du einen Schlanken, kriegst du einen Braten, willst du das Lauser, Trans ist leiser, willst du aufs Land, dann sind wir heißer. Willst du Kakao, kriegst du einen Kaffee, willst du was erfahren, da zählt ein Schnee, willst du einen Klick, kostet ein Pech, aber sonst geht's dann nicht schlecht.